Abschnitt 3 von Interessante Kriminalprozesse Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Interessante Kriminalprozesse Teil 2 von Hugo Friedländer. Abschnitt 3. Der Prozess gegen den Bankier August Sternberg wegen Sittlichkeitsverbrechen. Teil 3. Alsdann wurde Frieda Woida dem Geheimrat Dr. Rohmen gegenübergestellt. Dieser richtete in sehr nachdrücklicher Form eine Reihe von Fragen an das Mädchen, die darauf hinausliefen, ob es ihm ins Gesicht sagen wolle, dass es ihm früher auf alle seine väterlichen Ermahnungen die Unwahrheit gesagt habe. Das Mädchen blieb dabei, dass es früher die Unwahrheit gesagt habe. Auf die Frage, weshalb, verwies sie wieder auf Stierstädter. Der Vorsitzende bemerkte alsdann, ein weiteres Eindringen auf das Mädchen halte er für überflüssig und zwecklos. Der folgende Zeuge war Justizrat Dr. Kleinholz, der in der ersten Verhandlung die Verteidigung mitgeführt hatte. Er bekundete, ihm sei namentlich in Erinnerung, dass Frieda Woida behauptet habe, mit Gewalt zu dem unzüchtigen Akt bewogen worden zu sein. Er habe damals dem Mädchen nicht geglaubt, sondern direkt den Eindruck gehabt, als ob es stark gelogen habe. Er habe aus der ganzen Beweisaufnahme entnommen, dass das Mädchen eine eigentümliche und fruchtbringende Fantasie besitze und dass ein Kind, welches schon selbst unzüchtige Handlungen mit kleinen Knaben vorgenommen, in Bezug auf seine Glaubwürdigkeit auf solchem Gebiet sehr ängstlich zu prüfen sei. Ihm sei es sehr eigentümlich erschienen, dass ein Kind, dem so etwas Schreckliches passiert sein soll, keinem Menschen etwas davon gesagt haben sollte. Ja, dass ein solches Kind, dem bei Fischers mit Gewalt böses Unrecht zugefügt sein sollte, bitten konnte, es doch dort zu lassen, da sie es dort sehr gut hätte. Auf Befragen des Vorsitzenden, wie er sich denn vorstelle, dass ein Kind sich alle von ihm bekundeten Einzelheiten ausdenken könne, erklärte Zeuge. Er halte es wohl für denkbar, dass, wenn die Fantasie eines solchen geschlechtlich leicht erregbaren Kindes erregt worden sei, dieses weiter und weiter arbeitet und Dinge mit hineinnimmt, die es bei anderen Gelegenheiten gehört und gesehen habe. Daraus können schon solche Bilder entstehen, namentlich wenn ein solches Mädchen denkt, es werde nun zum Mittelpunkt einer solchen Tragödie gestempelt und damit interessant werden. Unglaublich habe es ihm auch geschienen, dass ein Mann wie Sternberg in Gegenwart anderer Personen, die ihn ja für alle Zukunft an der Strippe haben würden, unzüchtige Akte mit einem Kinde vornehmen würde. Ein Mädchen, welches für solche Akte selbst prädestiniert erscheine, habe ihm bei all den Seltsamkeiten, die in die Erscheinung traten, nicht glaubwürdig geschienen. Er habe das Kind für verstockt gehalten. In der ersten Verhandlung sei nicht festgestellt worden, dass unzulässige Beeinflussungen seitens der Sternbergschen Freunde stattgefunden haben, namentlich nicht, dass Herr Sternberg mit dem Kapitän Wilson zusammen agiert habe. Die Verteidiger seien von der Unschuld Sternbergs überzeugt gewesen. Da eine Voruntersuchung im Interesse des Angeklagten nicht für empfehlenswert erachtet wurde, weil zu viel Zeit damit verloren ginge, habe die Verteidigung sich dafür entschieden, durch den Detektivdirektor Schulze Ermittlungen anstellen zu lassen. Diesem sei ausdrücklich gesagt worden, es dürfe bei diesen Ermittlungen nichts vorkommen, was gegen die Wahrheit verstoße oder auf unlauteren Beeinflussungen beruhe. Was die in Aussicht gestellte Belohnung von 50.000 Mark anlange, so erinnere er sich, dass die Sache sich etwas so abgespielt habe. Herr Schulze habe dem Herrn Justizrat Dr. Sello erklärt, dass er, wenn sich alles, was er ermittelte, bewahrheitete und diese Ermittlungen zu einem günstigen Erfolge führten, natürlich ein Extra-Honorar haben müsse. Justizrat Dr. Sello habe dann, so viel er wisse, gefragt, was er denn für diesen Fall beanspruche. Darauf habe Herr Schulze gesagt, 50.000 Mark. Justizrat Dr. Sello habe ihm erklärt, er werde die Sache Herrn Sternberg unterbreiten und dieser habe, wenn er sich recht besinne, darauf keine zusagende Antwort erteilt, sondern gesagt, er werde es sich überlegen. Auf Befragen erklärte der Zeuge schließlich, dass in der ersten Verhandlung nichts festgestellt wurde, dass das, was Schulze ermittelte, falsch war. Richtig sei es auch, dass nach dem Gutachten des Sachverständigen Dr. Störmer in der vorigen Verhandlung die Verteidiger die Freisprechung des Angeklagten für sehr wahrscheinlich hielten. Es wurden noch einige kleine Mädchen als Zeuginnen vernommen, die nach längerem Zögern bekundeten, dass sie in der Fischerschen Wohnung mit Sternberg in unzüchtiger Weise verkehrt hätten. Auch diese Mädchen mussten zugeben, dass sie bereits mit 13 Jahren sich der Prostitution ergeben hatten. Schriftsteller Ludwig Rittershaus bekundete, er sei ein Freund des Sternbergschen Hauses und kenne Herrn Sternberg seit etwa 10 Jahren. Als letzterer verhaftet wurde, sei Frau Sternberg in größter Aufregung gewesen. Sie erklärte, sie traue ihrem Mann ein solches Verbrechen nicht zu und äußerte den Wunsch, dass nach dem Leumund des betreffenden kleinen Mädchens Ermittlungen angestellt werden möchten. Die von ihm, Zeugen, angestellten Nachforschungen bezüglich der Frieda Beuder seien sehr ungünstig ausgefallen. Letztere sei ihm als lügenhaft und zu allen möglichen Schlechtigkeiten geneigt geschildert worden. Er habe Herrn Sternberg als einen Mann von außerordentlich kühler Überlegung kennengelernt. Auf weiteres Befragen der Verteidigung bekundete der Zeuge, dass Herr Sternberg öfter mit ihm über die Anlage seines Vermögens gesprochen und ihm große soziale Pläne entwickelt habe, die sich beispielsweise auf eine ausführliche Fürsorge für Arbeitslose erstreckten. Auf Antrag des Rechtsanwalts Dr. Werthauer wurde der Zeuge gefragt, ob er aufgrund seiner Tätigkeit in dieser Sache Herrn Sternberg für schuldig oder für unschuldig gehalten habe. Der Zeuge erklärte, dass er ihn für unschuldig gehalten habe. Zunächst sei ihm ganz unglaubwürdig erschienen, dass der Angeklagte dem betreffenden Mädchen 10 Pfennig als Belohnung gegeben haben solle. Einem Mann von der eminenten Klugheit des Herrn Sternberg habe er ein solches Verbrechen und eine solche verbrecherische Dummheit nicht zugetraut, und schließlich habe Herr Sternberg, als die Fournasson-Sache schwebte, ihm versichert, dass absolut nichts weiter gegen ihn vorlege. Sternberg habe auch keinerlei Anstalten zur Flucht getroffen, sondern sich stark in die Geschäfte gestürzt. Eines Tages habe ihm Frau Sternberg erzählt, es sei ein Mann bei ihr erschienen, der einen falschen Bart getragen und ihr angeboten habe, dass er ihren Mann gegen 20.000 Mark befreien könnte. Der Mann sei dann noch einmal wiedergekommen und habe einen angeblich von Sternberg herrührenden Kassiber mitgebracht, auf welchem die Worte standen, errette mich, sonst bin ich verloren. Dein Gatte. Da die Worte unorthografisch geschrieben waren, habe sie sofort gesehen, dass es sich um einen Menschen handelte, der Geld erpressen wollte. Frau Sternberg habe sich ferner darüber beklagt, dass sie von allen möglichen Personen überlaufen werde, die immer behaupteten, sie wüssten etwas. Sie habe sich auch über die Machenschaften gegen ihren Mann in der Presse beklagt und behauptet, diese gingen von einem bestimmten Journalisten aus. Auf Verlangen des Vorsitzenden nannte der Zeuge nach längerem Sträuben den Namen des Journalisten Burges. Redakteur Bettauer bekundete als Zeuge, an dem Tage, als das Reichsgericht die Revision für begründet erachtete und das Urteil aufhob, habe Stierstädter in der Redaktion der Berliner Morgenpost angefragt, ob schon Nachricht aus Leipzig eingetroffen sei. Stierstädter habe dabei geäußert, es sei inzwischen noch neues Belastungsmaterial eingegangen, so dass zu hoffen sei, das Urteil werde auch das zweite Mal nicht anders ausfallen. Er hatte die Empfindung, dass Stierstädter einen großen Hass gegen Sternbären besaß. Es komme bisweilen vor, dass Leute von geringerer Bildung Berufssachen zu ihrer eigenen machen. Die 19-jährige, unverehelichte Schönherr bekundete, sie sei mit Sternberg einmal zwecks intimen Verkehrs zusammengetroffen. Sie sei auch mehrere Male mit der jetzt 16-jährigen Kallis zusammen gewesen. Letztere habe vor einigen Tagen in einer in der Nähe des Gerichtsgebäudes belegenen Konditorei geäußert, ob es Sternberg gewesen ist oder nicht, ist gleichgültig. Der Jude muss auf alle Fälle ins Zuchthaus. Die Kallis hatte ebenfalls bekundet, dass sie mit Sternberg in der Fischerschen Wohnung unzüchtigen Verkehr gehabt habe. Kaufmann Karl Munte bekundete, er sei ein Freund Sternbergs und sei aus reiner Freundschaft für ihn tätig gewesen. Als er aber zur Familie Fournasson gekommen, um diese zu bewegen, von einem Strafantrag gegen Sternberg Abstand zu nehmen, sei ihm gesagt worden, dass das schon zu spät sei. Am Tage vorher sei der Kriminalschutzmann Stierstädter 4 bis 5 Mal da gewesen und habe zur Stellung des Strafantrags unter der Androhung, dass andernfalls die kleine Fournoisson unter sittenpolizeiliche Kontrolle kommen werde, gedrängt. Fräulein Katharina Liebert, deren Aussagen von geringem Belang waren, bemerkte, ihre Schwägerin, Frau Liebert, habe das lebhafteste Interesse, in den Gerichtssaal hineinzukommen. Sie habe von einer 100-jährigen Frau ein Amulett zum Geschenk erhalten, vor dem sich die Richter beugen und Sternberg freisprechen müssten. Heiterkeit. Frau Liebert, die darauf als Zeugin erschien, bestritt auf Befragen des Verteidiger Justizrats Dr. Sello die Amulettgeschichte. Vorsitzender. Wir haben auch von der wunderkräftigen Wirkung des Amuletts noch nichts gemerkt. Heiterkeit. Im weiteren Verlauf bemerkte Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Heinemann, es sei ihm soeben gemeldet worden, dass die Zeugin Ehlert erklärt habe, sie wolle nun die Wahrheit sagen. Es sei nicht wahr, dass sie den Angeklagten Sternberg kenne, sie habe ihn fälschlich beschuldigt. Zeugin Ehlert, sofort gerufen, erklärte, was ich zuletzt gesagt habe, ist nicht wahr. Was ich früher gesagt habe, ist wahr. Ich kenne Herrn Sternberg nicht. Ich habe mit ihm nichts zu tun gehabt. Der Vorsitzende hielt der Zeugin vor, dass es doch ungeheuerlich sei, wenn sie nun wieder gerade das Gegenteil von dem sage, was sie früher behauptete. Zeugin Ehlert. Ich hätte die Beschuldigungen gegen Sternberg auch nicht erhoben, wenn nicht Herr Stierstädter in mich gedrungen hätte, zu sagen, Sternberg ist es. Vorsitzender. Wie sollte denn Herr Stierstädter dazu gekommen sein? Zeugin. Er sagt, ich kriege Geld, wenn ich so aussage. Vorsitzender. Das glauben Sie doch wohl selber nicht. Herr Stierstädter ist ein doch nicht übermäßig besoldeter Beamter und der Staat macht es doch nicht so wie andere Leute, dass er Leuten für ihre Aussagen Geld verspricht. Wir leben doch in Preußen. Zeugin. Herr Stierstädter hat mir gesagt, er würde in eine höhere Stelle kommen und mir dann von seinen größeren Einkünften Geld geben. Vorsitzender, das wollen Sie uns glauben machen? Zeugin, ich sage jetzt die Wahrheit. Herr Sternberg ist nie mit mir zusammen gewesen und hat nie Unzüchtigkeiten mit mir begangen. Vorsitzender, dann müssten Sie also früher den Gerichtshof direkt dreist in das Gesicht gelogen haben. Zeugin, meine Mutter war ja auch noch dabei, als Herr Stierstädter mir zuredete. Vorsitzender, Ihre Mutter soll geisteskrank sein. Diese können wir also nicht vernehmen. Warum haben Sie das, was Sie heute gegen Herrn Stierstädter behaupten, nicht früher ausgesagt? Zeugin, ich wollte Herrn Stierstädter keine Unannehmlichkeiten machen. Stierstädter erklärte die Behauptung der Zeugin für absolut falsch und erfunden. Die Ehlert behauptete mit erhobener Stimme und besonderem Nachdruck, »Es ist doch wahr! Sie haben mir auch gesagt, ich soll meinen Vater aufhetzen, dass er den Strafantrag stellt!« Stierstädter, »Das ist nicht wahr!« Zeugin Ehlert, sehr laut, »Das ist doch wahr!« Der Vorsitzende verbat sich den brüsken Ton und drohte mit einer Ordnungsstrafe. Der Vorsitzende hielt der Zeugin Ehlert wiederholt vor, dass es doch ganz unglaubwürdig sei, was sie jetzt sage, und fragte sie immer wieder, ob jemand auf sie eingewirkt habe. Die Zeugin verneinte dies. Der Vorsitzende betonte ferner, es sei sehr auffallend, dass dies Umfallen der Zeugin mit der Tatsache zusammenfalle, dass ein Hilfstransporteur mit der Ehlert, wie festgestellt worden, nach der Sitzung vorübergehend in einem Restaurationslokal gewesen sei. Die Zeugin bestritt, dass dieser Hilfstransporteur irgendwie auf sie eingewirkt habe. Der Vorsitzende und der Verteidiger gaben sich die größte Mühe, den Grund zu erforschen, weshalb die Zeugin nun plötzlich ihre Aussage ändere. Die Zeugin hatte unter anderem früher bekundet, dass sie einem Herrn ein kleines silbernes Döschen entwendet habe, welches mit einem Wappenschild verziert war, das die Buchstaben A.ST. enthielt. Dieser sei Herr Sternberg gewesen. Nun widerrief die Zeugin auch dies. Sie wollte sich nur entsinnen, dass der Buchstabe A. auf der Dose stand. Der Bestohlene sei auch nicht Sternberg, sondern der schon mehrfach erwähnte Herr Oskar Stein gewesen. Sie wiederholte, dass sie mit Sternberg nie etwas zu tun gehabt habe. Justizrat Dr. Sello, Sie haben früher die Angeklagte Wender beschuldigt, dass diese ebenfalls mit Sternberg unzüchtige Handlungen vorgenommen habe. Als die Wender dagegen protestierte mit den Worten »Das ist nicht wahr«, haben sie in lautem Tone gerufen »Das ist doch wahr«. Jetzt sagen sie selbst, dass auch dies gelogen war. Wie konnten sie diese Ungeheuerlichkeit begehen? Die Zeugin gab keine Antwort. Rechtsanwalt Dr. Fuchs. Waren Ihre Eltern beide dabei, als Herr Stierstädter zu Ihnen sagte, Sie sollten angeben, dass es Sternbergs sei, die Schnörwange habe es auch schon gesagt? Zeugin. Jawohl, Herr Stierstädter hat mir bei einer Vernehmung auf dem Gerichtskorridor das gesagt. Vorsitzender. Sie haben einmal um Schutz vor Ihrem Vater gebeten, weil dieser Sie auf dem Korridor fortwährend beschimpfe. Ist das vielleicht ein Umstand, der auf Sie eingewirkt hat? Zeugin. Nein, ich habe auch nur um Schutz gebeten, weil mir jemand auf dem Flur sagte, dein Vater schimpft ja schön auf dich. Auf Vorhalt des Rechtsanwalt Dr. Werthauer wiederholte die Zeugin, dass sie nie in der Fischerschen Wohnung gewesen sei und ihre Schilderung von der Ausstattung dieser Wohnung und Einzelheiten über das, was sie in dieser an Vorgängen bemerkt haben wollte, teils selbst erfunden, teils aus Erzählungen der Schnörwange in sich aufgenommen habe. Auch Justizrat Dr. Sello ging weiter auf die Einzelheiten der früheren Aussage der Ehlert ein. Sie erklärte ohne weiteres, dass sie sich das alles erfunden habe und kein Wort davon wahr sei. Das sei jetzt die reine Wahrheit und sie bleibe dabei. Vorsitzender. Wenigstens vorläufig bleiben Sie dabei. Wer weiß, wie oft Sie Ihre Aussage noch wechseln werden. Auf weiteren Vorhalt der Verteidiger erklärte die Zeugin ausdrücklich. Auch die Behauptungen über denjenigen Mann, von dem sie zum ersten Mal verführt worden sei, seien unwahr. Auch dies sei Herr Sternberg nicht gewesen. Vorsitzender. Wer war es denn? Nun, heraus mit der Sprache. Zeugin. Ich möchte den Namen nicht nennen. Vorsitzender. Das geht nicht. Wo ist der Mann jetzt? Zeugin. Ich glaube in Amerika. Heiterkeit. Vorsitzender. Und wie ist sein Name? Zeugin. Er hieß Müller. Heiterkeit. Vorsitzender. Also auf diese wertvollen Angaben beschränkt sich Ihre Kenntnis von der Persönlichkeit? Zeugin. Der junge Mann war im Hause Händelstraße 19 in einem Geschäft tätig. Justizrat Dr. Sello stellte durch Befragen fest, dass das Mädchen schon im Dezember vorigen Jahres, als der Fall Fournasson aufgerollt worden war, ihrer Mutter gesagt habe, dass sie keinen Verkehr mit Herrn Sternberg gehabt habe. Zeuge Ehlert, der Vater des Mädchens, bestätigte das. Seine Tochter habe ihm dasselbe auch schriftlich gegeben. Er habe seinerzeit schon festgestellt, dass seine Tochter überhaupt nicht bei der Fischer gewesen ist und sie in dieser Beziehung gelogen hatte. Stierstädter habe auch ihm gegenüber den Versuch gemacht, ihm etwas zu suggerieren. Die nun wieder vorgerufene Zeugin Schnörwange blieb auf Befragen dabei, dass sie mit Herrn Sternberg bei der Fischer nie zu tun gehabt habe. Sie wollte auch beeiden, dass sie der Ehlert eine Beschreibung der Fischerschen Wohnung gegeben habe. Justizrat Dr. Sello bat mit der Vereidigung der Zeugin zu warten, da die Verteidigung noch umfangreiche Beweise bezüglich der Glaubwürdigkeit der Schnörwange zu stellen habe. Auf Befragen des Rechtsanwalts Dr. Fuchs I. erklärte die Zeugin Ehlert, dass sie sich bereits am Freitag anderen Zeuginnen gegenüber dahin geäußert habe, sie werde ihre frühere Aussage widerrufen und die Wahrheit sagen. Justizrat Dr. Sello. Zeugin Ehlert, wie wollen Sie es erklären, dass Sie gerade nach den eindringlichen Verwarnungen des Staatsanwalts sich diesem gegenüber zu dem endlich unter Tränen abgegebenen Geständnis herabließen? Ja, es war Sternberg. Zeugin Ehlert. Seine Verwarnung hatte mehr Eindruck auf mich gemacht. Vorsitzender. Dann haben Sie ja dem Herrn Staatsanwalt gerade vermöge seiner eindringlichen Verwarnung die Unwahrheit gesagt, als Sie erklärten, er ist es. Denn Sie haben dies widerrufen und behaupten jetzt, er ist es nicht. Staatsanwalt. Kommen Sie hier mal näher heran und sehen Sie mir in die Augen. Nun blicken Sie mich an und sagen Sie mir ins Gesicht, dass Sie mich unter Tränen belogen haben, als Sie mir erklärten, ja, er ist es. Die Zeugin sagte mit leiser Stimme. Ja, ich habe Sie belogen. Die Zeugin blieb dabei, dass Stierstädter sie zu der ersten falschen Aussage angestiftet habe. Er habe gesagt, sie solle bei der belastenden Aussage bleiben und wenn man sie auch mit einem Jahre Gefängnis bedrohe, ausgeführt, werde die Drohung doch nicht. Der Zeuge Stierstädter erklärte ebenso entschieden, dass dies alles unwahr sei, Er habe die Ehlert seit der letzten Verhandlung nicht wieder gesehen. Auf Antrag des Staatsanwalts wurde nun nochmals die 16-jährige Kallis, die bisher behauptete, dass sie niemals etwas mit Sternberg vorgehabt habe, vorgerufen. Sie erklärte nunmehr auf Befragen, dass sie bisher gelogen habe. Vorsitzender: Wollen Sie jetzt die Wahrheit sagen? Zeugin: Ja, ich bin 5 bis 6 Mal mit Sternberg zusammen gewesen. Ich erkenne Sternberg aufs Bestimmteste wieder. Ich wurde von der Obstfrau Stabs, Fräulein Saal und Herrn Fritz Wolf beeinflusst. Diese sagten: Ich werde nicht vereidet und kann deshalb aussagen, was ich will. Ich habe von den genannten Personen etwa 170 Mark in Teilbeträgen erhalten. Auch heute, als ich zum Untersuchungsrichter geführt wurde, rief mir Frau Stabs zu, ich solle mich nicht verplappern. Frau Krüger rief mir zu, ich solle sagen, dass ich Sternberg nicht kenne. Frau Saal sagte, wenn ich zum Schwur kommen sollte, dann werde man mich zur rechten Zeit ins Ausland schicken. Der Vorsitzende rief hierauf die im Saale anwesende Frau Stabs und Fritz Wolf vor. Beide bestritten die Angaben der Kallis mit großer Entschiedenheit. Der Vorsitzende ließ darauf die Aussage der Kallis protokollieren. Alsdann beantragte der Staatsanwalt die vorläufige Festnahme der Frau Stabs und des Fritz Wolf. Der Gerichtshof beschloss dementsprechend. Beide Personen wurden im Saale verhaftet und von 2 Kriminalbeamten dem Untersuchungsrichter vorgeführt. Die Kallis bekundete noch auf Befragen, sie habe auch die 13-jährige Teichert, die schon damals viel mit Herren verkehrt hatte, mit zu Fische genommen. Letztere habe der Teichert zugeredet, sie solle sagen, dass sie über 14 Jahre alt sei. Die Mutter der Teichert habe später von Frau Stabs und Fräulein Saal wiederholt talerweise Geld erhalten. Am 31. Verhandlungstage wurde die Kellnerin Franziska Ecke als Zeugin vernommen. Sie sei im vorigen Jahre bei der Margrethe Fischer in der Alexandrinenstraße 1b als Aufwärterin tätig gewesen. Sternberg habe sie dort nie gesehen, dagegen einen Mann, der ihm ähnlich sehe. Sie wisse nur, dass ein starker Herrenverkehr dort stattgefunden habe. Sie sei allerdings manchmal in ein Zimmer gesperrt worden. Sie habe sich gedacht, dass das sogenannte Massagegeschäft nur das Aushängeschild für unsittliche Handlungen sei. Malutensilien oder Pinseltöpfe habe sie nicht gesehen. Ebenso wisse sie von dem Maler, von dem die Modellannoncen ausgingen, nichts. Inzwischen wurde dem Vorsitzenden gemeldet, dass Margarete Fischer, jetzige Frau Miller aus New York, eingetroffen sei. Sie wurde unter allgemeiner Spannung in den Saal gerufen. Sie wurde belehrt, dass sie berechtigt sei, Antworten auf Fragen zu verweigern, durch die sie sich selbst belasten würde. Die Zeugin bemerkte auf Befragen des Vorsitzenden, sie sei 24 Jahre alt und mit einem Herrn Miller, der ein Hotel in New York besessen habe und jetzt beschäftigungslos sei, verheiratet. Sie kenne Sternberg seit 3 bis 4 Jahren, die Bekanntschaft habe zu keinem dauernden Verkehr geführt. Dann sei Sternberg zu ihr gekommen und habe sich einen verstauchten Arm massieren lassen. Sie habe ein Diplom, dass sie ausgebildete Masseuse sei. Die Massage fand in ihrer Wohnung in der Königgrätzer Straße statt. Sie sei vorübergehend nach Friedrichshagen und von da nach der Alexandrinenstraße 1b gezogen. Die Wohnung habe sie selbst bezahlt, irgendwelche laufenden Unterstützungen von Sternberg habe sie nicht erhalten. In ihrem Hause sei mit ihrer Erlaubnis und mit ihrem Wissen nie Unzucht betrieben worden. Vorsitzender, das steht aber mit vielen Bekundungen in vollen Widerspruch. Das kann also nicht wahr sein. Zeugin: Oh ja! Vorsitzender: Haben Sie in unzüchtiger Weise Massage getrieben? Zeugin: Nein, doch kann es vielleicht einmal vorgekommen sein. Vorsitzender: Haben Sie dem Angeklagten Sternberg in solcher Weise behandelt? Zeugin: Nein. Vorsitzender: Haben Sie dem Angeklagten Sternberg Mädchen zugeführt? Zeugin: Nein. Vorsitzender: Sie sollen nachher vereidigt werden. Sie können die Antwort verweigern. Zeugin: Nein, es sind zwar öfter Mädchen bei mir gewesen, aber nicht zu dem Zweck. Herr Sternberg hat mir weder den Auftrag dazu gegeben, noch habe ich Kenntnis davon, dass er Unzüchtigkeiten bei mir vorgenommen hat. Vorsitzender: Ich mache Sie wiederholt darauf aufmerksam, dass Sie vielleicht vereidigt werden. Sie können Ihre Antwort verweigern, wenn Sie sich selbst belasten müssten. Zeugin: Dann verweigere ich meine Auskunft. Vorsitzender: Wie groß war Ihre Wohnung? Zeugin: 4 Zimmer und Küche. Vorsitzender: Hat die Autawenda in Ihrer Wohnung Unzucht getrieben? Zeugin: Nein, mit meinem Wissen und Willen nicht. Vorsitzender: Warum haben Sie die Frieda Beuder zu sich genommen? Zeugin. Weil ich ein Kind um mich haben wollte. Wir hatten uns früher schon mal eins angenommen, das aber fortkam, als meine Mutter starb. Vorsitzender. Die Autor Wender war doch bei Ihnen? Zeugin. Ja, ich wollte aber ein Kind um mich haben. Vorsitzender. Es ist auffallend, dass Sie die Frieda bald wieder abschoben, und zwar unter erdichtetem Vorwande. Zeugin. Nein, ich hatte die Absicht, nach Schlesien zu reisen. Ich wurde aber daran verhindert. Vorsitzender. Wie oft kam Sternberg zu Ihnen? Zeugin. Die Woche vielleicht einmal oder auch zweimal. Vorsitzender. Was wollte er bei Ihnen? Zeugin. Wir haben geplaudert. Vorsitzender. Ist er nur ihretwegen gekommen? Das sollen wir Ihnen glauben. Sie können Ihre Aussage hierüber verweigern. Zeugin. Dann verweigere ich die Aussage. Die Zeugin erklärte, die Teichert nicht zu kennen und behauptete nochmals auf das Bestimmteste, dass mit Frieda Beuder nichts passiert sein könne und auch nichts passiert sei. Sie bestritt auch entschieden, dass sie angeordnet habe, dass die Beuder eines Tages mit der Angeklagten Wender in das Zimmer getänzelt kam. Staffelei und Palette habe sie nicht in ihrer Wohnung gehabt. Die Annoncen wegen der Modelle habe sie aufgegeben. Unter dem Maler aus Frankfurt habe sie Sternberg gemeint. Einen anderen Maler aus Frankfurt gäbe es nicht. Vorsitzender. Sie haben dann noch ein zweites Quartier in der Wilhelmstraße gehabt? Zeugin. Ja, aber nur ein möbliertes Zimmer, nachdem ich meine Wohnung in der Alexandrinenstraße aufgegeben hatte. Vorsitzender. Wer bezahlte die Miete für das Zimmer? Zeugin. Ich selbst. Vorsitzender. Haben Sie keine Zuwendungen von Herrn Sternberg erhalten? Zeugin. Nein, vielleicht mal ein Geschenk. Vorsitzender. Wofür? Zeugin. Weil er häufig mal mein Zimmer benutzte. Vorsitzender. Wozu benutzte er es? Zeugin. Er trank wohl mal ein Glas Wein. Oder er kam auch wohl, um sich auszuruhen oder zu plaudern. Vorsitzender. Ein 18-facher Millionär, der die vornehmsten Räume bewohnt und eine Villa im Werte von Hunderttausenden besitzt, der geht zu Ihnen, um sich dort auszuruhen? Um uns das vorzureden, sind Sie aus Amerika gekommen? Die Zeugin gab schließlich auf Befragen zu, dass Sternberg auch in der Wilhelmstraße etwa zweimal war und dort mit der Fournasson zusammengetroffen sei. Vorsitzender, zu welchem Zweck haben Sie überhaupt das Mädchen Fournasson zu sich genommen? Zeugin, darf ich darüber die Aussage verweigern? Vorsitzender, ja. Zeugin, dann verweigere ich sie. Beisitzer Landgerichtsrat Kämpfe. Hat Herr Sternberg gewusst, dass er als Maler aus Frankfurt an der Oder bezeichnet wurde? Zeugin. Ich weiß nicht, ob er das gewusst hat. Vorsitzender. Die Modellannoncen haben Sie selbst geschrieben? Zeugin. Manchmal auch die Autorbänder. Vorsitzender. Was wollten Sie denn mit den modellstehenden Mädchen? Und wollen Sie weitere Auskunft darüber geben? Zeugin. Nein, darüber verweigere ich die Aussage. Eines Falles, dass ich die Aufwärterin Ecke eingeschlossen habe, entsinne ich mich nicht, erkläre aber, dass ich die Aussage darauf verweigere. Staatsanwalt Braut. Nun erzählen Sie einmal, wer alles in Amerika an Sie herangetreten ist, um Sie zu beeinflussen. Zeugin. Um mich zu beeinflussen, ist niemand an mich herangetreten, sondern nur, um mich nach einzelnen Vorgängen zu befragen und mir nahezulegen, dass ich die Wahrheit bekunden solle. Vorsitzender, wer war das? Zeugin, der frühere Rechtsanwalt Dr. Fritz Friedmann, der New Yorker Notar Kemptner und Eugen Friedmann. Es handelte sich darum, dass das, was Frieda Beuder ausgesagt hatte, mir vorgelegt wurde, und dass man von mir wissen wollte, was daran wahr und was unwahr sei. Staatsanwalt Braut, haben Sie nicht noch ein Telegramm irgendeines Mannes vor noch gar nicht langer Zeit erhalten, in dem Ihnen gesagt wurde, dass Sie in Southampton bei Ihrer Ankunft Besuch erhalten würden? Zeugin, ich kann mich nicht mehr recht drauf entsinnen, was in dem Telegramm stand, denn ich bin seekrank gewesen. Staatsanwalt, ach, Sie sind ja gar nicht seekrank gewesen. Von wem rührte die Depesche her? Zeugin, von Eugen Friedmann. Er wollte in Southampton auf den Dampfer kommen. Staatsanwalt, ist er denn gekommen? Zeugin, nein. Auf verschiedene Fragen verweigert die Zeugin die Antwort. Vorsitzender, Sie haben von Amerika aus für Ihre Aussage 5.000 Mark verlangt? Zeugin, für meine Aussage nicht. Ich nahm nur an, Herr Sternberg werde mich entschädigen. Vorsitzender, entsinnen Sie sich der Badeszene, die sich in Ihrer Wohnung abgespielt haben soll? Zeugin, nein. Ich habe erst in New York beim Notar Kemptner erfahren, dass so etwas bei mir vorgekommen sein soll. Der Notar hatte die Aussage der Frieda Woider zugeschickt erhalten. Wenn ich dergleichen gesehen hätte, würde ich es nicht geduldet haben. Der Zeugin wurden nochmals die Modellannoncen vorgelegt, doch verweigerte sie wiederum die Antwort. Vorsitzender, nun wollen wir einmal von Ihrer übereilten Abreise sprechen. Zeugin, ich hatte nach dem Artikel der Morgenpost total den Kopf verloren, obgleich beinahe alles davon gelogen und beinahe jedes Wort übertrieben war. Vorsitzender, und trotzdem reisten Sie schleunigst ab und nahmen sogar die Wender mit. Zeugin, Otto Wender bat mich flehentlichst, Sie mitzunehmen. Vorsitzender, warum sind Sie nun auf so großen Umwege nach Paris und nach Amerika gereist? Zeugin, darüber verweigere ich die Aussage. Vorsitzender, hat Ihnen Sternberg etwas versprochen? Zeugin, jawohl, ich glaube auf ein Jahr vierteljährlich 1.000 Mark. Vorsitzender, Herr Sternberg behauptet, dass er Ihnen nur versprochen habe, einmal Ihnen noch 1.000 Mark zu schicken, falls Sie keine Stellung finden könnten. Zeugin, ich habe tatsächlich nur einmal 1.000 Mark erhalten. Vorsitzender, es sollen dann scharfe Ausdrücke von Ihnen über Sternberg brieflich hierher geschickt worden sein? Zeugin, das ist richtig. Ich habe nach Amerika einen anonymen Brief erhalten, in welchem gesagt wurde, Sternberg habe über den angeblichen Verkehr in meiner Wohnung alles Mögliche ausgesagt, was nicht richtig war. Das hat mich aufgebracht. Vorsitzender, weshalb hat sich denn Sternberg für verpflichtet gehalten, Ihnen 1.000 Mark nach Amerika zu schicken? Zeugin, ich denke aus Interesse an meinem Schicksal. Vorsitzender, Sie meinen, er hatte kein eigenes Interesse dran und wollte Sie nicht in seinem Interesse außer Landes bringen? Zeugin, nein. Vorsitzender, nun sind mal Frau Suchard und Herr Epstein, genannt Silz, bei Ihnen erschienen. Was dachten Sie sich wohl dabei? Zeugin, der Besuch hat den Zweck gehabt, die Wender abzuholen. Heiterkeit. Im weiteren Verlauf ihres Verhörs gab die Fischer an, dass der frühere Rechtsanwalt Fritz Friedmann aus Berlin in New York zweimal mit ihr zusammengekommen sei und ihr im Auftrage Sternbergs Geld ausgezahlt habe, nachdem sie ihm ihre Not geklagt hatte. Auf wiederholtes Befragen des Vorsitzenden blieb die Zeugin dabei, sie sei der Überzeugung gewesen, dass der Besuch des Herrn Epstein und der Frau Suchard in New York den Zweck gehabt habe, die Autowender abzuholen. Vorsitzender, das wollen Sie uns glauben machen? Zeugin, ja, Ich glaubte, Herr Sternberg wollte die Autor nach Deutschland haben. Vielleicht deshalb, weil die Voida behauptet hatte, dass die Wender dabei war und dies doch nicht der Fall war. Vorsitzender, haben Sie also nicht die Meinung gehabt, dass Sie ein Recht gehabt haben, von Herrn Sternberg etwas zu verlangen? Zeugin? Nein, ein Recht hatte ich nicht. Ich habe mehrfach nach Geld geschrieben, weil ich annahm, Herr Sternberg würde sich veranlasst fühlen, aus alter Freundschaft für mich etwas zu tun. Vorsitzender, wie sind Sie dazu gekommen, 20.000 Mark zu verlangen, wenn Sie eine Aussage machen würden? Zeugin, ich war damals sehr empört über Sternberg, weil ich gehört hatte, dass er allerlei Ungünstiges über mich ausgesagt habe. Da glaubte ich, dass ich nicht nötig hätte, umsonst für ihn etwas zu tun. Nachher habe ich erfahren, dass Sternberg gar nichts Ungünstiges gesagt hatte. Staatsanwalt, von wem wussten Sie denn das? Zeugin, von Dr. Fritz Friedmann. Dieser hatte mir gesagt, dass ich über Sternbergs Aussage falsch berichtet sei. Ich habe dann Herrn Dr. Friedmann auf seine Fragen Auskunft erteilt, und wenn ich mich recht besinne, hat Dr. Friedmanns Vetter, Eugen Friedmann, der auch in New York ansässig ist und dort eine Restauration betreibt, die Aussage stenografiert. Staatsanwalt Braut. Haben Sie Geld erhalten? Zeugin. Ich habe $100 erhalten für meine entlastende Aussage. Später habe ich nochmals $50 erhalten. Vorsitzender. Also weiter wollen Sie Geld nicht erhalten haben? Zeugin? Nein. Vorsitzender, was haben Sie sich denn eigentlich dabei gedacht, dass zwei Herren von Berlin nach New York reisen, um Sie zu besuchen? Zeugin? Sie wollten nur meine Aussage in der Sternbergschen Sache haben. Vorsitzender, und dafür verlangten Sie 20.000 Mark? Da müssten Sie ja Ihrer Aussage eine große Bedeutung beilegen. Zeugin, ich habe so viel verlangt, weil ich damals auf Sternberg böse war. Vorsitzender, wie lang waren die beiden Herren drüben? Zeugin, beinahe 8 Tage. Vorsitzender, und Sie haben ihnen die Aussage nicht gegeben? Zeugin, nein, die Herren sind unverrichteter Sache wieder abgereist. Vorsitzender, es ist dann eine Depesche an Sie abgesandt, des Inhalts, dass Ihre Forderung unbegründet sei. Entsinnen Sie sich, was Eugen Friedmann mit der Depesche bezweckte, die Sie in Cherbourg antraf und worin er Ihnen mitteilte, dass Sie jemand in Southampton erwarten würde? Zeugin, nein, ich weiß es nicht. Es ist niemand dort gewesen. Staatsanwalt, sind Sie nach Ihrer ersten Ladung durch die Gesandtschaft noch mit Dr. Fritz Friedmann in Verbindung geblieben? Zeugin? Nein. Staatsanwalt? Haben Sie später keine Zuwendungen von Sternberg erhalten? Zeugin? Einmal $100. Und als ich mich dann in großer Not befand, erhielt ich noch einmal $50. Staatsanwalt? Und weiter wollen Sie nichts erhalten haben? Zeugin. Von Sternberg nicht, wohl aber Unterstützung von meinen Verwandten. Der Zeugin wurde auf Antrag des Staatsanwalts noch einmal der Brief vorgelesen, in welchem sie ihrer Schwester Clara einige Herzensergüsse über die ihr von ihren Verwandten gemachten Vorwürfe und über das, was sie getan haben solle, übersendet. In diesem Briefe war auch eine Stelle, deren Fassung den Schluss zuließ, dass die Zeugin einen Vorfall wusste, bei welchem sich Sternberg gegen ein kleines Mädchen vergangen habe. Die Zeugin erklärte, ihre Aussage hierüber zu verweigern. Auf wiederholten Vorhalt der Verteidigung erklärte die Zeugin, dass der Vorgang, den sie in ihrem Briefe erwähne, tatsächlich nicht vorgekommen sei, dass sie aber über den Zweck, den sie mit dem Briefe verfolgte, die Aussage verweigere. Der Vorsitzende gab sich Mühe, aus der Zeugin herauszubekommen, wieso sie zu der heiklen Fassung gekommen sei. Ein Erpressungszweck gehe jedoch nicht ohne weiteres daraus hervor. Die Zeugin blieb dabei, dass sie zu einem besonderen Zweck diese Fassung gewählt habe, aber die Aussage darüber verweigere. Vorsitzender, dann will ich nochmals die bestimmte Frage an Sie richten. Hat Herr Sternberg in Ihrer Wohnung mit Mädchen unter 14 Jahren unzüchtig verkehrt? Zeugin, nein, das hat er niemals getan. Auf Befragen des Justizrats Dr. Sellow gab die Zeugin zu, dass sie ursprünglich fälschlich einen Mann aus Frankfurt an der Oder als den Maler bezeichnet habe. In New York habe sie von der Frieda Woider niemals mit Autawender gesprochen. Ihre Unterhaltungen drehten sich nur um den Fall Fournasson, denn sie habe keine Ahnung von dem Fall Woider gehabt. Sie habe auch von New York aus Briefe an verschiedene Personen, an Herrn von Treskow, die Morgenpost und so weiter geschrieben und auch darin nie mit einem Worte eines Falles Woider Erwähnung getan. Auf weiteres Befragen des Justizrats Dr. Sellow gab die Zeugin zu, dass, als sie die beiden Briefe mit Gesuchen um Geld an Sternberg gerichtet, sie sich in der Tat in großer Not befunden habe. Sie habe insbesondere beabsichtigt gehabt, durch Besuch eines Hebammenunterrichts sich einen neuen Erwerbszweig zu schaffen. Ihr Gesuch um Geld habe nicht den Hintergrund gehabt, dass sie etwa Herrn Sternberg einer verbrecherischen Tätigkeit beschuldigen könnte. Sehr lange wurde infolge einer Frage des Angeklagten die Zeugin nach dem Ursprung und der Urheberschaft der Modellannoncen befragt. Sie wollte darauf die Aussage wiederholt verweigern, der Angeklagte wünschte aber bestätigt zu hören, dass er die Annoncen nicht veranlasst habe. Die Zeugin erklärte schließlich stark indigniert, sie würde die Annoncen nicht erlassen haben, wenn sie nicht angenommen hätte, dass Sternberg sie den Mädchen gegenüber in dieser Beziehung nicht dementieren würde. Sie habe aus Gesprächen mit Sternberg entnommen, dass dieser Freude an jugendlichen Gestalten hatte. Sie habe allerdings gewusst, dass Sternberg kein Maler sei, aber angenommen, dass er als reicher Mann aus Passion vielleicht malte. Sie würde nie geduldet haben, dass in ihrer Wohnung unzüchtige Handlungen mit dem Modellmädchen vorgenommen würden. Hier trat die Kallis vor und behauptete unter lebhaftem Prozess der Zeugin, dass diese davon gewusst haben müsse, denn sie habe ihr gesagt, sie solle ihre Freundinnen mitbringen. Zeugin Fischer erklärte schließlich noch, sie habe die 20.000 Mark keineswegs für eine falsche Aussage verlangt. Sie sei von vornherein fest entschlossen gewesen, die volle Wahrheit zu sagen. Auch eine Erpressung gegen Sternberg habe sie nicht verüben wollen. Die Zeugin Fischer wurde nochmals aufs Eindringlichste ermahnt, unter der Zusicherung, dass sie volles freies Geleit habe, die reine Wahrheit zu sagen. Die Zeugin erklärte schließlich, Sternberg habe bei ihr in der Alexandrinenstraße verkehrt. Sie habe wohl gehört, dass Sternberg mit Frieda Woider Unsittlichkeiten vorgenommen habe. Gesehen habe sie es aber nicht. Frau Emilie Besser, die Tante der Frieda Woider, gab an, Frieda habe zugestanden, dass sie mit Sternberg 5 bis 6 Mal unzüchtig verkehrt habe. Frieda Woider, vom Vorsitzenden nochmals ermahnt, die Wahrheit zu sagen, bemerkte, ich habe damals gelogen, ich sage jetzt die Wahrheit. Frau Besser stellte sich hierauf dicht neben Frieda Woider und brach unter Tränen in die Worte aus, Frieda, sieh mich doch mal an, Kind, du weißt, dass ich dich immer lieb gehabt habe. Denke, ich sei deine Mutter und sage endlich die Wahrheit. Das Kind zeigte keine Spur von irgendeiner Gemütsbewegung. Es wiederholte ständig, was ich jetzt sage, ist wahr. Vorsitzender, Frau Besser, entsinnen Sie sich jetzt? Zeugin Besser, jawohl, das Kind weinte und sagte, es wäre alles wahr. Vorsitzender, Frieda, und du willst behaupten, du hättest damals gelogen? Frieda, ja. Vorsitzender, setz dich bitte wieder hin. Ende von Abschnitt 3.